Erster Adam und Eva bekommen ein Kind. Es ist ein Junge. Sie nennen ihn Kain. Eva sagt, ich habe einen Mann mit Gottes Hilfe bekommen. Zweiter später bekommen sie noch einen Sohn. Er heißt Abel. Abel hütet Schafe. Kain arbeitet auf dem Feld. Dritter nach einiger Zeit bringt Kain Gott ein Geschenk. Es sind Früchte vom Feld. Vierter Abel bringt auch ein Geschenk. Er bringt die besten Tiere von seinen Schafen. Gott freut sich über Abel und sein Geschenk. Fünfter aber Gott freut sich nicht über Kain und sein Geschenk. Kain wird sehr wütend. Er ist traurig. Sechster Gott fragt Kain, warum bist du wütend? Warum bist du traurig? Siebter Gott sagt, wenn du Gutes tust, kannst du glücklich sein. Wenn du Böses tust, ist die Sünde wie ein Tier vor deiner Tür. Sie will dich haben. Aber du musst stärker sein als die Sünde. Achter Kain sagt zu Abel, komm, wir gehen aufs Feld. Als sie auf dem Feld sind, schlägt Kain seinen Bruder Abel tot. Neunter Gott fragt Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortet, ich weiß es nicht. Bin ich der Beschützer meines Bruders? Zehnter Gott sagt, was hast du getan? Das Blut deines Bruders ruft zu mir von der Erde. Elfter Gott sagt, jetzt bist du verflucht. Du musst weg von diesem Land. Das Land hat das Blut deines Bruders von deiner Hand genommen. Zwölfter, wenn du das Feld bebaust, wird es dir nichts mehr geben. Du wirst immer wandern und keine Heimat haben. Dreizehnter Kain sagt zu Gott, meine Strafe ist zu groß. Vierzehnter, du schickst mich weg vom Land. Ich muss mich vor dir verstecken. Ich muss immer wandern. Jeder, der mich findet, wird mich töten. Fünfzehnter Gott sagt zu Kain, nein. Wer Kain tötet, wird siebenmal bestraft. Sechzehnter Gott gibt Kain ein Zeichen. So kann ihn niemand töten. Kain geht weg von Gott. Er wohnt im Land Nord, östlich von Eden. Siebzehnter Kain und seine Frau bekommen einen Sohn. Er heißt Henoch. Kain baut eine Stadt. Er nennt die Stadt nach seinem Sohn Henoch. Achtzehnter Henoch bekommt einen Sohn, Irad. Irad bekommt Mehujael. Mehujael bekommt Methusael. Methusael bekommt Lamech. Neunzehnter Lamech nimmt sich zwei Frauen. Eine heißt Ada, die andere Zilla. Zwanzigster Ada bekommt einen Sohn, Jabal. Er ist der Vater von allen, die in Zelten wohnen und Tiere halten. 21. Sein Bruder heißt Jubal. Er ist der Vater von allen, die Musik machen mit Instrumenten. 22. Zilla bekommt auch einen Sohn, Tubal-Kain. Er ist der Vater von allen, die mit Metall arbeiten. Seine Schwester heißt Nama. 23. Lamech sagt zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört mir zu. Ich töte einen Mann, wenn er mich verletzt. Ich töte einen Jungen, wenn er mich schlägt. 24. Wenn jemand Kain tötet, wird er siebenmal bestraft. Wenn jemand Lamech tötet, wird er 77-mal bestraft. 25. Adam und Eva bekommen noch einen Sohn. Sie nennen ihn Seth. Eva sagt, Gott hat mir einen neuen Sohn gegeben, weil Kain Abel getötet hat. 26. Seth bekommt auch einen Sohn. Er heißt Enosh. Damals begannen die Menschen, Gott anzubeten.